Musik. Radio Regenbogen. Schalt das Radio an, Charlie ist dran. Er legt die allerschönsten Singles auf. Oh Mann, da steh ich drauf. Er ist mein DJ-Leader. Spiel mir noch eins, gib mir den Gnadenstoß. Du machst mich atemlos, dich hör ich entertainment. Welcome to tonight's entertainment. That's it for now. We hold you interpreted. With it, you become the master of time and space. Wir haben 22.10 Uhr. Hallo Nachtschwärmer. Hier geht's wieder ins Wochenende. Jede Menge neue Songs, die neue Dance-Charts haben wir hier. Übrigens, Central 7 Missing ist die neue Nummer 1. Aha. Jede Menge Freestyle haben wir auch heute. Und Gewinnspiele. Dann haben wir es noch ein bisschen mit dem Blondinen. Erste Kelly. Hey, wo ist Bart? Ich will ihm sagen, dass ich eine scharfe Verabredung habe. Ich mache ihm so gern seine Samstage zur Sau. Oh, Kelly. Achtung, den ganzen Abend Hochspannung. Hochspannung, den ganzen Abend. Thank you. Auf Ekstase, Freitag bei Hallihallo, um 22.47 Uhr bin ich gelandet in Murkbach. Das ist in der Nähe von Heilbronn. Stimmt das, Sebastian? Ja, genau. Wunderbar. Und jetzt hast du mir 5 Interpreten? Ja. Wir hören alle zu. Und zwar ist es einmal Fantastische Vier. Richtig. Cappuccino. Ja. Emilia. Ja. Dann Emilia, dann war noch, Gott, hab ich das vergessen, Lean, die 2-4 Family. Ja. Und, Gott. Super. Und dann noch ganz am Anfang, da war doch die Musik von den Modern Talking. Lass mal gelten! Lass mal gelten! Super! Eine CD für den Sebastian aus Murkbach. Juhu! Ein Mann wie eine Naturgewalt. Furchtlos. Schlangen! Gnadenlos. Kopflos. Los? Haltlos, bodenlos, maßlos drauf! Willkommen zum Desaster. Das hört sich ja direkt nach Katastrophenmusik an. So, Monte Jutta, gleich wird's groovy.

Sieger geworden. Mein Herz kann keinen Salto mehr schlagen. Das Trapez ist unerreichbar für mich. Die Maske liegt begraben im Schrank. Die Nummer ist zum Klassiker geworden. Mein Lachen werde ich trotzdem nicht verlieren. Meine Träume ohne dich realisieren. Die Manege ist leer. Das Licht geht aus. Das war die Internetfrage für diese Stunde. Wie heißt dieser Interpret? So, dann schauen wir mal. Da gibt es ein paar lustige Jungs bei uns hier in der Redaktion. Und die haben ein paar Wortschnipsel zusammengecuttet über den PC und Musik drunter gelegt. Ganz lustig. Das wollen wir jetzt mal anhören. Wer spielt die beste Musik im Land? Wer ist der beste Musiker? Radio, Radio, Radio, Radio, Radio Regenbogen. Ja. Dann legen Sie einfach mal los. Los, los, los, los. Dann legen Sie einfach mal los. Ah ja, okay. Ich wollte ein bisschen Erotik mit da rein. Hallo. Mehr möchten Sie da jetzt gar nicht dazu sagen, also... Ja, hallo. This is the beginning. Das ist eine große Schweinerei. Ah ja, okay. Ich wollte ein bisschen Erotik mit da rein. Herr Türk, könnten Sie das vielleicht ein bisschen noch so mehr ausführen? Gerd Türk. Sie sagen einfach Hallo, hier ist Gerd Türk aus Bretten. Hallo, hier ist Gerd Türk aus Bretten und ich ärgere mich über die Licht. Müssen jetzt 2% mehr bezahlen als wir sonst und keine Abrechnung. Ich wollte ein bisschen Erotik mit da rein. Herr Türk, könnten Sie das vielleicht ein bisschen noch so mehr ausführen? Also, dass Sie sagen, so jetzt ist ja seit 1. April die Ökosteuer eingeführt, das heißt, wir müssen für den Strom mehr Geld bezahlen. Ja. Könnten Sie das irgendwie so versuchen? Hallo, hallo, hallo, hier ist Türk aus Bretten. Gut, Herr Türk. Das ärgert mich so sehr. Ja. Hat man das nicht wosen können? Das haben wir schon ganz schön lange nicht mehr gespielt, oder? Ah ja, okay. Ich wollte ein bisschen Erotik mit da rein. Morgen ist er in der Oberrheinhalle in Offenburg. Gerd Türk. E wie Emil, N wie Nordpol, T wie Tomate, L wie Lust, E wie Einmachglas, E-N-T-L. Mehr wird jetzt nicht verraten, vielleicht morgen. Schau mal, was ich für ein Gerät hier habe. Wow, wow, wow, wow, Rainer. Ja. Hättest du gedacht, dass ich so ein Gerät habe? Niemals. Ja. Ah ja, okay. Ich wollte ein bisschen Erotik mit da reinbringen. Der Actionfighter. Nachtschwärmer Spezial. Diese setzt jedem Spaß die Krone auf. So, Tante Jutta, gleich wird's groovy. Darf ich kurz vor der vollen Stunde noch ein Internetgewinnspiel kurz loslassen? Ja, komm, wir machen ein Spiel hier. Du machst mit, ja? Zum Teufel mit unseren Fans. Wir spielen nur für uns und für Pamela Anderson aus Baywatch. Ja. Die Radio von hier. Mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Herzlich willkommen zur brutalsten Störung und hier Ihre Bestrafung. Charlie ist wieder auf Sendung. Oh, Charlie. Beschloss 1987, das Denken aufzugeben und sich ganz der Musik zu widmen. Läuft über Autobatterie. Nein. Wir haben gleich 0 Uhr und 23. Hallo Nachtschwärmer, hier geht's wieder ins Wochenende hier bei Radio Regenbogen. Und hier ist immer noch euer Charlie. Das ist übrigens ein ganz neuer Song. DJ Leo und DJ Jam X, Hold It. Ich habe hier gerade eine richtige Diskussion wieder mit Bandis, vor allem mit Kelly. Das ist so. Hier neben mir sehe ich den Bildschirm vom Chat. Da muss jemand hinsitzen, weil ich die Zeit nicht habe und hier ein bisschen chatten. Ja, das habe ich gedacht. Ist das wieder in Deutsch? Kelly könnte das machen. Aber wir haben ja eine kleine Zwischenprüfung gemacht. Kelly, schreib mal hier auf Radio Regenbogen. Ah? Kann ich nicht schreiben. Kelly, aber ich meine, das ist Bedingung. Na, schreib mal wenigstens auf Charlie. Kann ich auch nicht schreiben. Das darf nicht wahr sein. Als ich noch in der Schule ging, da hat es noch schreiben können. Ja, aber da war ich ein Baby. Ja, genau. Aber sie hat andere Qualitäten, wir wissen es ja. Erzähl mal, Kelly. Bei mir sind Männer schon aus dem Koma aufgewacht. Aber hier muss man hier halt schreiben können, Kelly. Was machen wir da? Also die Assistentin muss blond sein. Das ist Bedingung. Aber sie war ja auch schon im Fernsehen, die Kelly. Erzähl mal. Also gut. Also, meine ganze Modelklasse ist im öffentlichen Fernsehen aufgetreten. Ja, und? Ihr wisst, als eine Demonstration für ein krankes Persönlichkeitsbild. Und was hast du getan? 2 Pissarre um den Finger gewirbelt und dabei gesungen, Fremde in der Nacht? Also wirklich, der Actionvater. Ich streite schon wieder mit ihm rum hier. Er greift mir hier rein. Ganz neu rausgekommen, aber wir kennen den Song irgendwo, ja? Viper. Blue Sunshine. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. You better watch it now, if you know what I'm saying. Bulle, Bulle, volle Pulle. Hier geht's ins Wochenende. Und ich hatte ja vorgehabt, Kelly als Assistentin zu nehmen. Aber hat keinen Wert, oder? Daddy, die haben gesagt, ich wäre blöd. Bin ich blöd, Daddy? Aber dann könntest du wenigstens deine Tochter mal mit mir ausgehen lassen. Kelly, komm, sag du mal was. Was ist los? Wo liegt eigentlich das Problem? Naja, ich möchte, dass du unberührt bleibst. Ja, genau. Ja. Dann solltest du dir aber eine Zeitmaschine kaufen, die dich weit... zurückbeamen, genau, das sehe ich auch. Radio Regenbogen. Wir brauchen Ihre Hilfe, machen Sie mit beim Gewinnspiel. Okay, unser nächstes Gewinnspiel hier. Please report. OS and Pro Tools software ready. All items complete. You may now commence operation. Now we have contact. Seid ihr bereit, noch schöner? Kann's losgehen? Attacke! Gesagt? Alles Kacke oder sowas? einfeiern. Auf 1000. Kollektiv. Get ready to bounce. Jetzt möchte ich's wissen. 0 Uhr 47. 018. 8000. Hat hier jemand Lust auf eine Party? Dann geht's ab, Mann. Radio, Radio, Radio, Regenbogen. Greifst du ab? Have more fun. Irgendwie klappt eine CD nicht hier. Al? Bist du so sauer, dass du heute hier was dran machst? Ich mach's nochmal. Schalten um zum rituellen Studio. With it, you become the master of time and space. Also Al und ich sind hier wieder gerade ziemlich tätig. Al, guck mal hier. Da, Mischpult, da ist doch was, oder? Scheiße, was macht der Schalter wirklich? Ja, du hast hier geschaltet. Da was. Zieh mal an den blauen Draht, ich will sehen, was passiert. Na, lieber nicht, oder? Sollen wir es probieren? Peggy, was meinst du? Wie fertig. Peggy, was meinst du? Wieso kriegt er das nicht hin hier? Nicht hinkriegt. Du kennst das Bundy-Gesetz. Was sie in 30 Sekunden nicht hinkriegen, kriegen sie nie fertig. Freuen Sie sich nicht zu früh. Wir kommen wieder. Die Radio von hier. Mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Guten Abend. Man hat mich gebeten, Sie zu warten. Monster Party! Und Sie sich die Gänsehaut vom Meister des Grauens persönlich. Der ultimative Horrortrip. Charlie schwebt musikalisch immer noch über dem Regenbogen. Aber er hat ein Herz aus Gold. Oh, es ist auch sein Kopf, der mir Sorgen macht. So, Tante Jutta, gleich wird's groovy. Rappelle-toi la petite seconde d'éternité. Seconde d'éternité. Wir haben 1.09 Uhr und hier geht's ins Wochenende bei Radio Regenbogen. Hallo, Nachtschwärmer. Wie gesagt, es geht um die Assistenten für den Chat rum hier bei mir. Und ich träume eigentlich immer von Kelly. Wir haben ja vorher den Test gemacht. Ist ja ein bisschen ein Problem mit dem Alphabet. Aber ich könnte dir es ja beibringen, Herr. Bad Bandi, sag du mal was. Oh nein, dem kann man doch nicht über den Weg trauen. Doch. Komm, deine Tochter nehme ich. Ja. Gibst zu, du willst nur was von meiner Tochter, um von meinem Geld zu leben, wie meine nichtsnutzige Frau. Genau. Spitzenmäßig, 1.54 Uhr. Ich flippe total aus. Sunbeam! Mach schon mal, ich muss den Ralf reinnehmen. Der ist nämlich als Kandidat hier aus Rheinau-Membrechtshofen. Hallo Ralf! Hallo! 5 in der Breiten, ganz einfach für dich wahrscheinlich, oder? Ja, machen wir mal. Mit Labusch, Petri, übrigens. Dann Dieter Thomas Kuhn mit dem Song vom Mai und dann waren auch dabei die Kim Wild und Pet Shop Boys, ah, Mariana super. Rosenberg, Modern Talking. Danke, das reicht mir! Yeah. Hallo, Rainer Membrechtshofen! Super! Spitze! Wahnsinn! Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Pausenlos. Adrenalin pur. Party Power zum Abtanzen. Al, wie sieht's aus mit deiner Tochter heute Abend? Können wir ein Date machen? Kelly, wie sieht's aus, ha? Jedenfalls, ich gehe heute Abend aus. Mit mir? Ich gehe mit drei Motorradfahrern. Moment mal, Kelly. Anna, komm frisch aus dem Gefängnis. Hey! Ich komme wahrscheinlich nicht vor 3-4 Uhr morgens nach Hause. Al, da sprichst du ein Machtwort. Ich wünsche dir viel Spaß, Schätzchen. Ja, also nein, das gibt's ja nicht. Mehr. Das sage ich der Heimschuhverkäufer. Lässt er seine Tochter mit wildfremden Kerlen ausgehen? Und ich warte hier ohne Ende. Was hältst du davon, wenn ich dir ein Schild um den Hals hänge? Ich bin eine Langweiler. Alle, die heute im Chat waren, hallo, hallo, Nachtschwörer. Das war's dann mit eurem lieben Charlie. Bis nächsten Freitag. Hallo, ein schönes Wochenende. Und wie gesagt, die Kelly habe ich langsam aufgegeben. Oder Piggy, was meinst du? Weißt du, wenn aus einem unserer Kinder etwas würde, woher sollten dann die Straßenkehrer von morgen kommen? Oder Straßenkehrerinnen, ha? Bei Kelly in dem Fall. Und alle Öpola Mabanga Boys grüßen mal und Fans grüßen euch auch. Grüß jetzt alle im Kollektiv. Und nächsten Freitag gibt's Power, dass es kracht. Was haben wir schon groß zu verlieren, frag ich euch Leute. Also Leute, nicht umschalten.